Ausdenken und Streben fängst du mit der Zunge Schnee. Und während wir wichtig sind oder nichts, siehst du nur aufs Licht am Meer. Du bist der Zeit voraus, drei Schritte und keiner gerade. Ich möchte stehen, wo du stehst, du bist der Zeit voraus. Worauf wir blicken, woran wir bauen oder stricken, ist für dich super sekundär. Was man so aufzählt, auswählt und rauswählt, geht unter im Licht am Meer. Du bist der Zeit voraus, drei Schritte und keiner geradeaus. Ich möchte sehen, was du siehst, du bist der Zeit voraus. Schweift dein Blick am Horizont entlang. Und während wir Bitte sagen und danken, hast du schon alles wieder losgebracht. Du bist der Zeit voraus, drei Schritte und keiner geradeaus. Gehen, wohin du gehst, du bist der Zeit voraus. Und während wir träumen, hoffen nichts zu versäumen, folgt ein müder Blick der Nacht. Und während wir lauschen auf die Melodie im Rauschen,